Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugehen, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schlussfahrt zu finden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben, durch alle Zeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verloren. Es war ein Stück vom Himmel, und das ist nicht gut. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur dich nur deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einen silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, getrunken, und alles war erlaubt, zusammen Zeitraffer mit dem Sommernachtstraum. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur dich nur deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahre Geschichte, deine heilige Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast die Führung deiner Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan von Glück, deinen Plan von Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise in der offenen Welt. Ich habe dich sicher meiner Seele, und ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt.